Was steckt in mir, was steckt in dir? Was steckt in uns, Vernunft zu schaffen bei so viel Unvernunft? Stift und Papier unser Werkzeug, Melodien am Klavier, zu unseren Worten, das reicht schon. Dazu die Wortgesänge, Gänsehaut im Gedränge. Ohne Drogen wie auf Dope, das ist Hip-Hop. Das ist Hip-Hop. Es entführt dich in eine andere Dimension. Gezeichnet geplagte Menschen, du siehst um dich herum. Und du erblickst deine Vision. Beschreibst deine Worte und besteigst wie ein Heiliger deinen Thron. Der MC am Mikrofon. Wochen später kennt ihn jeder. Jetzt gibt es das Schicksal in Bild und Ton. Ein ganzes Schicksal in Bild und Ton. Wie er das bringt, etwas Simples ist es. Wie er es singt, nur zuhören, das bringt es. Wie er das sagt, wie es klingt. Schafft Mitgefühl, ja, dann stimmt es. Ja, nur das, er will es. Ja, nur das, er will es. Dass es nicht gut ist, was wir tun. Und dass es schlimm ist. Er kann und will nicht, deshalb ruhen. Er nickt zu seinen Worten, ja, dann sitzt es. Er deutet auf unsere Fehler und hofft, wir machen's dann besser. Der MC wie ein Helfer, wie ein Retter. Steckst in Not, ist er dein Retter. Ohne Drogen wie auf Dope, zu seinen Worten mein Lob. Ohne Drogen wie auf Dope, zu seinen Worten mein Lob. Ohne Drogen wie auf Dope, ja, der MC am Mikrofon. Thank you.